Nach der Revolution war ich in Schweden. Dort hörte ich vom Wunsche nach einem Sonderfrieden in Bayern. Der Bayerische Kurier schreibt am 26. November 1918 in Nummer 329 unter wohlgemerkt der Spitzmarke Nutze die Stunde. Warum, Herr Präsident Eisner, lassen Sie das alte von Preußen beherrschte Reich nicht verschwinden wie die deutsche Kokarde? Ferner, sagt euch endlich los von einem Deutschland, in dem Preußen und Berlin, das Herrschsüchtige, immer noch den Ton angeben wollen. Sagen Sie, Herr Minister, nochmals, Bayern will den Sonderfrieden. Alles, was nicht preußisch ist, wird sich uns Bayern anschließen. Und weiter, ebenso sicher kommt schließlich der Deutsche Staatenbund ohne das Berlinertum und sein spezifisches Preußen, Herr Minister. Ich glaube, Sie denken selbst so. Ich sage, los von Preußen. Schaffen Sie den verfassungsmäßigen Volksstaat Bayern, erbitten Sie den Sonderfrieden. Wir werden den Frieden haben, nur die Preußen nicht, die der slawische Einschlag verdorben hat. Das ergriff mich. Schärfer und unschöner kann der Separatismus nicht gepredigt werden. Herr Eisner, der Verbündete des Bayerischen Kuriers. Ich möchte ausdrücklich bemerken, dass ich hier nicht als Ankläger stehe, das überlasse ich den wirklich deutsch fühlenden Deutschen. Sondern ich reihe hier Tatsachen an Tatsachen, um zu zeigen, wie gewisse Anschauungen in mir entstanden sind und entstehen mussten, als ein Mann, der dartun will, wie er veranlasst wurde, in dieses Unternehmen vom 21. Oktober einzutreten. Ein weiteres sehr ernstes Symptom der soeben gekennzeichneten Wirkung jener geistigen Mächte, und zwar diesmal im Gewande der Wirtschaft, war der Aufsatz des Herrn Dr. Georg Heim im Bayerischen Kurier vom 30. November und 1. Dezember 1918. Der Aufsatz Eisners Irrgänge und Bayerns Zukunft von Dr. Georg Heim zerfällt in zwei Teile. Der hier gemeinte zweite Teil steht in Nummer 333 und 334 unter der Überschrift »Die künftige Gestaltung Deutschlands«. Leider kann ich aus diesem Aufsatz nur einiges bringen, obschon kein Wort daraus verloren gehen sollte. Als Hintergrund möchte ich geben, dass damals in Deutschland Verhältnisse bestanden, die wirklich nicht verlockend waren. Sie waren aber in München jedenfalls nicht besser als in Berlin. Vielleicht noch schlechter. Es war kein Recht dazu da, die Verhältnisse im Norden trüber anzusehen als die in Bayern unter Herrn Eisner. Es war noch kein Zustand eingetreten, nachdem die Deutschen Bayern mit Recht oder Unrecht als Ordnungszelle ansehen konnten. Herr Dr. Heim, ein Führer der Bayerischen Volkspartei, schreibt nun in seinem zweiten Aufsatz über die künftige Gestaltung Deutschlands: Herrn Eisners Ideal ist der sozialdemokratische deutsche Einheitsstaat ohne innere Grenzen. Ich stamme aus einer großdeutschen Familie und hatte in meiner früheren Jugend Gelegenheit, oft und oft aus dem Munde meines Vaters von jenen traurigen Zeiten zu hören, wo noch Zollschranken im Reich die äußeren Zeichen jener traurigsten Kleinstaaterei gewesen sind. Aber als Realpolitiker komme ich zu folgenden Erwägungen, indem ich die unabänderlichen Tatsachen nehme, wie sie sind. Es ist fraglos und nicht zu diskutieren, dass nach der neuen Gestaltung der Dinge in Österreich die Entente unter gar keiner Bedingung die Angliederung der 10 Millionen Deutschösterreicher selbst an das durch Abtrennung von Elsass-Lothringen und der polnischen Ostprovinzen verkleinerte Altdeutschland gestattet. Daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt. Meine Informationen bestätigen dies. Es ergibt sich nun die Frage, was aus den Deutschösterreichern wird. Es gäbe zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, das restliche Altdeutschland bleibt Staatenbund wie bisher. Ich bemerke, dass wir nach meiner Auffassung kein Staatenbund, sondern ein Bundesstaat waren und Deutschösterreich ein Torsostaat für sich. Zweitens, Deutschösterreich oder Teile von Deutschösterreich vereinigen sich mit Teilen des bisherigen Deutschlands. Vom bayerischen Standpunkt aus betrachtet wäre das Letztere entschieden vorzuziehen. Was mit dem übrigen Deutschland geschehen soll, ist hier nicht gesagt. Wien und Niederösterreich sollen ausgeschlossen sein. Dr. Heim fährt fort. Auch wir vom bayerischen Standpunkt aus müssen den engsten Zusammenschluss von Bayern, Vorarlberg, Tirol, Steiermark, Oberösterreich wünschen. Abgesehen von der Stammeszugehörigkeit dem gleichen Volkscharakter, dem gleichen Empfinden, ist diese Gruppierung vom wirtschaftlichen Standpunkt aus für Bayern außerordentlich wertvoll. Wenn feststeht, dass die Alliierten niemals zugeben werden, dass das alte Deutschland durch Österreich vergrößert wird, dann hat Bayern nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder es bleibt im Gefüge des alten Reiches, dann muss es auf diese glänzende Perspektive verzichten, oder Bayern vollzieht und erstrebt diesen Anschluss. Das heißt doch mit klaren Worten, Bayern geht aus dem alten Reich. Meiner Ansicht nach, fährt Dr. Heim fort, kann nur das Letztere in Betracht kommen. Aber die Bedenken, die hiergegen sprechen könnten, sind folgende. Das neue Wirtschaftsgebiet hat keinen Zugang zum Meer, kein genügendes Erz- und Kohlenvorkommen. Hierfür gäbe es aber eine Lösung, kurz bezeichnet mit dem erweiterten alten Rheinbund, Hannover, Westdeutschland bis zur Elbe und Süddeutschland mit Österreich. 1806 unter der Protektion Napoleons I. durch die süddeutschen und rheinischen Teilfürsten gegründet. Hierfür sprechen aber auch noch andere Gründe. Wenn die Österreicher sagen, wir wollen warten, bis Wien wieder den Wienern gehört und sich vom internationalen Bolschewismus und der Versumpfung freigemacht hat, so gilt das Gleiche gegenüber Berlin und den norddeutschen Industriegebieten. Aber das norddeutsche Industriegebiet ist doch das Gebiet, das Dr. Heim für den Rheinbund beansprucht. Wer die Entwicklung der Dinge in Berlin kennt, der muss mit mir der Meinung sein, dass eine solche Gruppierung in Deutschland allein die Rettung aus dem Sumpf bedeutet. Wir wollen die ohnmächtigen Versuche, den Marxismus, das theoretische Produkt jüdisch zersetzenden Geistes in die Praxis zu übersetzen, den Norden machen lassen, bis er zur Besinnung kommt. Es wird ein Auflösungsprozess werden, gefördert durch Korruption, wie sie in den schlimmsten kapitalistischen Zeiten nicht erlebt wurde. Damit ist die große Gefahr der Verarmung verbunden und die noch größere Gefahr, dass das Ausland in den Besitz unserer Reichtumsquellen und unserer wirtschaftlichen Kräfte kommt. Bayern muss sich schon aus diesem Grunde mit der Hoffnung späterer Wiedervereinigung unbedingt abtrennen. Ähnliche Erwägungen haben bereits in den übrigen deutschen Bundesstaaten Boden gewonnen, selbst bis in die Reihen der Sozialdemokraten hinein. Ich erinnere an die sehr deutlichen Bekundungen von Hessen, Baden, Württemberg und erinnere ferner an die Bewegung in der Rheinprovinz und Hannover. Das war 1918. Im Frühjahr 1919 war die bekannte Zusammenkunft Dr. Heims mit französischen Offizieren in Wiesbaden, über die Woodrow Wilson in seinen Memoiren und Dokumenten schreibt, ja, Frankreich wollte nicht einmal von der Einbeziehung Österreichs in eine süddeutsche Staatenkonföderation etwas wissen. Wir erfahren von einer Zusammenkunft Dr. Heims aus Bayern mit rheinischen Verschwörern und verschiedenen Vertretern in Wiesbaden, worüber Foch am 19. Mai 1919 dem Rate berichtet,